Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die liebe warme Begrüßung. Meine Frau ist nicht mitgekommen, weil sie sich entschieden hat, lieber heute in Tosset dabei zu sein. Einen bestimmten Hintergrund: bei uns ist heute Uwe Stümer zu Gast und wer ihn kennt und ein bisschen verfolgt hat, seine gesundheitliche Situation. Wahrscheinlich wird es das letzte Mal sein, dass er bei uns zu Gast ist und ist ein bisschen wehmütig, aber ja, er hat sich entschieden, da dabei zu sein. Es wurde eben schon gesagt, Matthäus 7, ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Kapitel 7 ist ja das letzte der drei Kapitel der Bergpredigt, also fast zum Ende hin. Wir haben bei uns in der FEG in Tosted aktuell eine Predigtreihe über Josef im Alten Testament. Und da kann schon mal passieren, dass man diese Lebensgeschichte des Josef so über 8 bis 10 Kapitel aus 1. Mose betrachtet. Das sind dann ja manchmal 400 Verse, wenn man sie alle lesen würde. Das ist bei der Bergpredigt eben nicht der Fall. Die ist relativ kompakt. Die hat 111 Verse. Und als ich konfirmand war, da hat unser Pastor damals gesagt, man könne die Bergpredigt ja auch auswendig lernen. 111 Verse, man fängt am ersten Tag an, am zweiten Tag lernt man nochmal den ersten und den zweiten und so weiter. Und er schmunzelte dann und sagte, seid froh, er musste zu seiner Konfirmandenzeit den Psalm 119 lernen. Das sind dann schlanke 176 Verse. Aber ich gestehe, von den Konfirmanden hat das keiner gemacht, außer seine Tochter. Die ist dann irgendwann angekommen und gesagt, so Papa, ich sag das jetzt hier auf. Und hat sich damals, war die Belohnung, Jubiläumsbibel mit Goldrand und allem Pipapo. Können wir heute natürlich keinen Jugendlichen mehr hinterm Ofen hervorrufen. Wenn man da jetzt sagt, hier kommt iPhone 8 und so, wäre wahrscheinlich schon interessanter. Also, 111 Verse und die haben es in sich. Die sind derart komprimiert, dass man darüber ja Dutzende von Predigten halten könnte und es sind auch schon unzählige Bücher darüber geschrieben worden. Und wie das so ist mit den Bücherschreibern, die Interpretationen sind sehr vielfältig. Ganz unterschiedliche Vorstellungen hat man im Laufe der Jahrhunderte in die Bergpredigt hinein projiziert. Die musste für alles Mögliche herhalten, für theologische Positionen, politische Themen, ethische Betrachtung und, und. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, 1983, zugegebenermaßen ist das schon ein bisschen her, hat der damals sehr bekannte Fernsehjournalist Franz Alt, der war damals Leiter des Magazins Report, auch ein Buch über die Bergpredigt mit dem Titel Frieden ist möglich publiziert. Und das stand sehr stark unter dem Eindruck des damaligen Wettrüstens und dann hat er quasi einen Kontrapunkt dagegen gesetzt. Und ich glaube, Siegfried Fietz hat dann auch ein paar Sachen dazu vertont. Für mich war die Frage, wie verstehen wir heute die Bergpredigt richtig? Naja, nun kann man sagen, das sind ganz viele, die sich dem schon gestellt haben. Warum sollte ausgerechnet ich jetzt dem Anspruch Genüge tun, es richtig zu verstehen und die Deutungshoheit zu kennen? Gestehe, ich bin da etwas einfacher gestrickt und schlage vor, dass wir einfach auf das hören, was Jesus uns sagt. Und hier ist es ja auch insofern ganz einfach, es ist ja Jesus auch selber, der spricht in der Bergpredigt. Und dass wir das als ein unmittelbares Reden Jesu in unser Leben hinein verstehen und dann auf ihn hören. Und er hat ja gesagt, dass seine Worte Geist und Leben sind. Und damit ist das nicht abstrakt, so über unsere Köpfe hinweg, sondern es ist anwendbar und wichtig für ein gelingendes Leben. Und wir wollen uns diesen Abschnitt Matthäus 7, 12 bis 23 dann mal anschauen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Zwei Punkte nach der Einleitung, die schon durch ist. Einmal die goldene Regel, wer mitgelesen hat, wird festgestellt haben, das war die erste Zwischenüberschrift. Und dann gibt es nachher einen Punkt ganz an Jesus gebunden, die Nachfolge. So ein bekannter Bibeltext, und dazu gehört nun einmal auch die Bergpredigt, bringt es schon mal mit sich, dass er in Teilen sogar Einzug genommen hat in den allgemeinen Sprachschatz. Manchmal sogar in Form von Sprichwörtern. Und die am Anfang von Jesus formulierte goldene Regel, die kennen manche von uns eigentlich eher unter einer sprichwörtlichen Formulierung. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Ja, also ich gucke in die Gesichter, das ist bekannt. Und das findet nach meiner Einschätzung auch weitgehende Anerkennung. Insbesondere auch in dieser besonderen Formulierung. Und angelehnt daran gibt es noch so einen zweiten Spruch, der weit verbreitet ist, nämlich tue Recht und scheue niemand. Abgeleitet daraus wird vielfach, dass man Böses tun vermeidet und sich damit schon ein gewisses Maß an Gerechtigkeit und Wohlanständigkeit erworben hat. Seht her, was wollt ihr denn? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Und das kommt uns auch nicht unbekannt vor. Natürlich primär von anderen, aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich auch von uns selber. Und Jesus, dem ging es mit den knappen Sätzen, wir haben gehört, 111 Verse, die Jesus ja druckreif formuliert hat, aber nicht darum, Sprichwörter zu liefern, sondern er wollte seinen damaligen Zuhörern und uns heute Antworten liefern auf die Fragen, wie denn das Leben gelingen kann. Und Jesus beeindruckt uns ja einerseits mit messerscharfen Analysen und Kenntnissen der menschlichen Neigung, andererseits aber auch mit klaren Antworten, was denn der Wille Gottes zu den Fragen des Lebens ist. Und hier steht heute zunächst die Frage im Raum, wie kann das Zusammenlegen von Menschen ganz praktisch gelingen? Das Leben könnte ja so einfach sein, wenn nicht die anderen wären. Ja? Jetzt stellen wir uns mal vor, das Einzelkind, bislang verhätschelt von allen, die da sind, jetzt ist er 4 oder 5, jetzt kommt ein kleines Geschwisterlein. Alle sagen, boah, ein süßer Fratz. Vielleicht denkt das der große Bruder ja gar nicht. Der nimmt die Aufmerksamkeit von Mama und Papa weg, die bislang mir alleine gab. Was soll ich mit dem anfangen? Und alle sagen, oh, ist der süß. Nein, irgendwo, solange der nicht da war, war alles schön. Also von klein auf sind wir damit konfrontiert. Mit unseren Eltern, mit den Geschwistern, dann kommen die Klassenkameraden dazu, die Arbeitskollegen, Nachbarn können sowas sein, Freunde und viele mehr. Und wenn wir da mal drauf gucken, stellen wir fest, es gibt so eine Neigung im menschlichen Herzen, die dahin geht, dass wir von den anderen mehr erwarten, als wir selber bereit sind zu geben. Und wir stiften so beständig eine gewisse Ungleichheit zwischen den anderen und uns, natürlich zu unseren Gunsten. Die sollen sich doch bitte mit wenig begnügen und uns viel leisten, uns reiche Liebe erweisen, aber keinen Dank dafür begehren, uns dienen, jedoch ohne dass wir ihnen dienen. Die ersten Zuhörer der Bergpredigt, die lebten in einem Kontext, dass Gott diesem Volk vor langer Zeit eine kurze und präzise Liste von 10 Geboten gegeben hatte, um ihr Zusammenleben zu ordnen. Und wenn wir genau hingucken, sind es ja nicht die 10, sondern es sind ja eigentlich die Hälfte der Gebote, die das Miteinander regeln und die andere Hälfte die Beziehung zu Gott. Aber im Laufe der Jahre hatten die religiösen Führer des Volkes und die theologischen Experten daraus einen haarklein aufgedröselten Katalog an Regelwerken für jedwede Lebenssituation gemacht. Es war haarklein geregelt, wie verhält man sich in der Situation, was macht man da, was macht man da und was macht man da eben nicht. Und die Lehrer Israels hatten damit aus dem Willen Gottes so eine ganz dunkle Sache gemacht und brachten viel Verwirrung und Zertrennung in das Volk hinein. Aber Jesus möchte nicht, dass Gottes Wille für uns undeutlich ist. Und er sagt, das Gesetz und die Propheten haben nichts anderes von euch verlangt, als dass ihr statt des Unrechts, das ihr einander tut, ihnen die Güte Gottes weitergebt. Und wir sollten mal genau darauf achten, dass Jesus die goldene Regel nicht in der negativen Formulierung nutzt, wie wir das bei unserem Sprichwort haben. Das lautet ja, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Und er sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist positiv formuliert, nicht negativ. Jesus reicht es einfach nicht aus, dass wir sagen, wir haben doch nichts Schlechtes getan. Das führt doch zur Passivität und Trägheit, hilft aber nicht zur Lösung. Er formuliert es positiv. Es geht ihm ganz bewusst um die aktive Tat. Und er stellt auch nicht in Frage, dass wir von den anderen etwas erwarten. Aber er sagt, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr euch so erinnert, was haben Menschen schon mal gesagt, was könnte denn der Wille Gottes sein? Früher in Siegen, in der Gemeinde, da gab es mal einen, der sagte, wenn Gott mir nicht den Zettel auf den Schreibtisch legt, dann mache ich das und das nicht. Ich fand das auch eine interessante Sache und dachte, ja, du hast keinen Zettel, du hast nämlich ein ganzes Buch, da steht alles drin. Aber er wollte den speziellen Zettel. Und dann lernte ich mal einen jungen Mann kennen, der mir weismachen wollte, boah, es ist der Wille Gottes, dass ich jetzt dieses 18-jährige Mädchen noch mitten am Abitur und soeben aus einer psychiatrischen Behandlung entlassen, dass wir heiraten. Ja, dann haben wir gegengehalten und haben gesagt, nein. Und uns hat der Herr gesagt, das sollt ihr nicht tun. Es war ganz kurios. Die sind bis zum Standesamt in Siegen hingekommen. Und mein Kumpel Rüdiger, überzeugt wie er war, ist da morgens hin. Und hat vor der Tür gestanden und hat die Ehe verhindert. Weil er zutiefst davon überzeugt war, dass das nicht der Wille Gottes sein konnte. Ja, aber was alles schon passiert ist, nebulöse, skurrile Antworten zu der Frage, was ist der Wille Gottes? Und da gibt es auch Antworten, die ich nur als rhetorische Entschuldigung für eigene Bequemlichkeit und Unwillen zur Tat interpretiere. Jesus, der ist da viel konkreter, er bringt es auf den Punkt und er macht das Verstehen einfach. Und hier kann sich auch keiner entschuldigen. Die Bibel spricht an anderer Stelle, und das ist in Jakobus 4, Vers 17, geht sie noch einen Schritt weiter. Da heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. So der alte Luthertext. Aber der ist ganz griffig, finde ich. Das versteht jeder. Also du weißt ganz genau in dieser Situation, was du tun könntest an Gutem. Das, na, warum jetzt ich? Ja, dann frag dich mal, was Gott darüber denkt. Jakobus 4, Vers 17 sagt es uns. Und jetzt können wir auch sagen, ich habe überhaupt keine Gelegenheiten, irgendjemand was Gutes zu tun. Naja, also auch das empfinde ich ein bisschen als Ausrede, weil in ganz alltäglichen Situationen gibt es genügend Gelegenheit, anderen Gutes zu tun. Ich denke da jetzt nicht primär über materielle Aspekte nach. Anderen Gutes zu tun, das ist ein weites Feld und das kann man mit Liebe und Fantasie durchaus füllen. Es gibt natürlich auch Aspekte, wo jemand offensichtlich Mangel leidet an Kleidung und täglicher Nahrung. Aber Mangel an Zuwendung, an Freundlichkeit, an Zuhören und praktischer Hilfe, Trost etc., das ist doch mindestens genauso weit verbreitet. Und daher mal eine ganz konkrete Frage an jeden hier im Raum. Stell dir einmal vor, du kennst in deinem Alltag einen Menschen, der dich ernst nimmt und dir den Eindruck vermittelt, dass du bedeutungsvoll bist, der Zufriedenheit und Glück ausstrahlt, weil er mit Humor und aus einer tiefen Geborgenheit, ja, gelassen, geradezu gelassen auf die Wechselfälle des Alltags reagieren kann und der auch in kritischen Situationen und gegenüber alten Streitigkeiten durch sein Wesen und durch sein Verhalten auch wieder Brücken zwischen Menschen bauen kann und der nicht so schnell aus der Haut fährt, wenn du etwas falsch machst, sondern der ein lobendes, anerkennendes oder ermutigendes Wort für dich hat, der dich auch mal anlächelt und dir freundlich und aufrichtig interessiert zuhört und der nicht hinter deinem Rücken schlecht über dich redet, sondern zu dir steht und der auch zugeben kann, wenn er im Unrecht ist oder einen Fehler gemacht hat. Meine Frau würde jetzt sagen, das ist der Gegenentwurf zu mir, das ist klar. Aber täte dir nicht so ein Mensch, ein Nachbar, ein Arbeitskollege, ein Freund gut? Wärst du nicht gern in seiner Nähe? Und wie wäre es, wenn du ein solcher Mensch wirst, wenn dein Glaube diese Früchte hervorbringen würde, wenn du Jesus seinen Heiligen Geist wirken lässt, dann werden sich diese Dinge in deinem Leben entfalten. Ja, eigentlich könnten wir hier schon schließen und sagen, wir haben heute von Jesus eine ganz einfache Regel erhalten, wie unsere Beziehungen zu unserem Umfeld besser werden und wir als Jünger Jesu in dieser Welt einen guten Beitrag für gelingendes Leben leisten können. Und das ist auch so. Aber dieser Text geht ja noch weiter über die goldene Regel hinaus. Die Verse 13 bis 23 beinhalten weitere Aspekte, die Facetten von Christsein ansprechen, von denen ich überzeugt bin, dass sie heute nicht zum Mainstream der christlichen Verkündigung gehören. Aber wahrscheinlich waren sie das auch noch nie. Worum geht es? Wir springen nochmal 3 Seiten zurück in die Verse 13 bis 14. Da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Als Jünger Jesu, als ihm nachfolgende Christen, leben wir inmitten eines Umfeldes von Menschen, für die Jesus und sein Reden im günstigsten Fall irgendwie gleichgültig und nichtssagend sind. Aber wir kennen auch offene Ablehnung bis hin zur Anfeindung. Jesus erteilt uns nicht den Auftrag, uns aktiv von diesen Menschen zu trennen. Wie wir eben gehört haben, wir sollen ihnen Gutes tun. Aber gleichwohl erleben wir, dass die Bindung an Christus den Menschen um uns herum zum Teil unverständlich bis suspekt ist und manchmal werden auch wir offen angefeindet. Und Jesus gibt sich und uns keiner Illusion hin. Der Glaube an Jesus Christus, die Nachfolge, das ist nicht die Sache der großen, breiten Masse. Die Jünger Jesu waren und sind seit über 2000 Jahren wenige und werden wohl auch immer wenige sein. Und hier ist von einer Trennung die Rede, die die Jünger nicht aktiv vollziehen, die aber geschieht durch die Berufung Jesu, dieses Herausgerufensein. Ich musste schmunzeln an dieser Stelle. Ich glaube, vor 7 Monaten war ich das letzte Mal hier. Da habe ich über die Berufung Mose gesprochen, überhaupt über Berufung. Ich habe gedacht, jetzt kommt das Wort schon wieder. Aber das ist nun mal die Grundlage. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Sein Wort ruft uns und ruft uns heraus aus dem Bisherigen. Und dann wird gesagt, die Pforte ist eng. Es ist der Weg über das Kreuz Jesu. Und da drängen sich einfach nicht die Menschenmassen. Zum Kreuz Jesu zu kommen, bedeutet ja ein Bekenntnis der eigenen Unzulänglichkeit. Dass wir es selber nicht schaffen können, vor Gott zu bestehen. Und eben diesen Jesus am Kreuz als den Retter und Heiland zu brauchen. Und der Weg der Nachfolge ist schmal. Und leicht geht man an ihm vorüber, leicht verfehlt man ihn, leicht verliert man ihn. Und er ist auch schwer zu finden. Zur Nachfolge Jesu berufen zu sein, es tun und es doch nicht sehen und wissen, dass man es tut, das ist so ein schmaler Weg. Es ist ein Weg im Glauben. Die Wahrheit Jesu bezeugen und bekennen und doch den Feind dieser Wahrheit, seinen und unseren Feind lieben, mit der bedingungslosen Liebe Jesu, das ist ein schmaler Weg. Und auch den Verheißungen Jesu zu glauben, wie es beispielsweise in den Seligpreisungen heißt, am Anfang der Bergpredigt, dass die ihm Nachfolgenden das Erdreich besitzen werden und dann doch irgendwie wehrlos den Feinden ausgeliefert zu sein, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, das ist schon ein schmaler Weg. Und auch den anderen Menschen sehen und ihn in seiner Schwäche erkennen, in seinem Unrecht, aber ihn dann nicht zu richten, sondern ihm die Botschaft Jesu auszurichten und doch die Perlen niemals vor die Säue zu werfen, wie es in dem Abschnitt vor unserem Predigttext steht, das ist ein schmaler Weg. Und es ist ein Weg, der von unzähligen Gefahren gesäumt ist. Und wenn ich den jetzt gehe, so als reiner Befehl und ängstlich, ja, geh, dann ist es tatsächlich unmöglich. Letzten Freitag bei der Glaubenskonferenz hat Ansgar Hörsting seine Predigt unter den Text aus Hebräer 11 gestellt. Lasset uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das fand ich hier eigentlich genau passend, worum es denn geht. Ich sehe Jesus vorangehen. Also Nachfolge bedeutet ja, da ist einer, der geht vorne weg und einer folgt. Sonst passt das Bild nicht. Sonst ist es unvollständig. Und es ist Jesus, der Anfänger des Glaubens ist und es ist der, dem wir nachfolgen. Schritt für Schritt. Und man könnte auch so ein Bild nehmen einer Seilschaft in den Bergen. Und wenn wir vielleicht auch ohne Seil unterwegs sind und dann zieht eine Wolke auf, ich bin mal für teuer Geld auf dem Brocken hoch und das war total schön, als wir unten waren. Als wir oben waren, hatten wir 5 Meter Sicht. Es war furchtbar, ja. Und dann, aber wenn man dann unterwegs ist, man sieht nur noch den Rücken von jemand und weiß, wo der ist, da ist der Weg. Das ganze Panorama kann ich nicht genießen, ja, nichts von da. Aber mir geht's jetzt um den Weg, dass ich den halte. Also gucke ich auf den, der vorangeht, Schritt für Schritt. So werde ich auf dem Weg bewahrt. Also unser Blick muss auf Jesus gerichtet sein, nicht auf den Weg und die Dinge ringsum. Und er hat ja von sich gesagt, dass er selber der Weg ist. Und er ist damit auch der schmale Weg und das enge Tor. Ihn allein müssen wir finden. Aber es ist dann auch der Weg zum Leben. Und die Pforte auf diesem Weg zum Leben ist das Kreuz Christi. der zur Vergebung meiner Schuld gestorben ist und mir neues, ewiges Leben schenkt. Und sein Weg auf dieser Erde war ja auch kein leichter, kein Prachtboulevard, so die Champs-Élysées dieser Welt. Nein, das war es nicht. Aber sein schmaler Weg ist der richtige. Und durch diese enge Pforte und den schmalen Weg ist die Trennung zwischen Welt und Nachfolge, zwischen Leben und Verdammnis beschrieben. Und es vollzieht sich einfach eine Trennung, eine Scheidung zwischen Gemeinde und Welt. Und was nun folgt in diesem Predigttext, das lässt unseren Atem geradezu stocken. Jesus beschreibt in den folgenden Versen die Gefahren innerhalb der Gemeinde und weitere notwendige Trennungen. Die Jünger sollen nicht meinen, sie könnten einfach der Welt entfliehen und ohne Gefahr in der kleinen Schar der Insel der Glückseligen auf dem engen Weg bleiben. Vers 15 und folgendes. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Und dann beschreibt er das nochmal, was gute und schlechte Bäume da hervorbringen. Es werden falsche Propheten kommen. Was meint Jesus damit? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Das ist ja erschreckend eigentlich. Da steht einer neben mir, äußerlich ein Glied der Gemeinde, ein Prophet, ein Prediger da, dem Schein, dem Wort, dem Werk nach ein Christ, aber innerlich treiben finstere Gründe ihn zu uns. Innerlich ist er ein reisender Wolf, ist sein Wort und sein Werk Trug. Und er ist unter uns nicht, weil der Glaube an Jesus Christus ihn zu uns getrieben hätte, sondern weil der Teufel ihn in die Gemeinde treibt. Er sucht vielleicht die Macht, den Einfluss, Geld, Ruhm aus eigenen Gedanken und Prophezeiungen. Und er sucht die Welt, aber nicht Jesus Christus. Und er verbirgt sein dunkles Vorhaben im Gewand der Christlichkeit. Und er weiß, dass die Christen ja auch ein leichtgläubiges Volk sind. Und er weiß auch, dass den Christen verboten ist, zu richten. Und er wird sie zu gegebener Zeit genau daran erinnern. Kein Mensch sieht ja dem anderen ins Herz. So werden viele verführt, heißt es hier. Will Jesus uns mit solchen Ankündigungen Angst machen? Schürt er damit nicht erst recht Misstrauen, Argwohn und einen ängstlichen Richtgeist? Werden wir nicht zu lieblosem Verurteilen dessen, der in Sünde fällt, angestiftet? Nein, alles das will Jesus nicht. Er sagt uns, der faule Baum bringt faule Früchte. Er muss sich zu gegebener Zeit selber zu erkennen geben. Wir brauchen niemand ins Herz zu schauen. Wir sollen warten, bis der Baum seine Früchte trägt. Und hier geht es weniger um einen Unterschied zwischen Wort und Werk, sondern eher um Schein und Wirklichkeit. Und Jesus sagt, ein Mensch kann nicht lange im Schein leben. Es wird früher oder später offenbar, wie es um ihn steht. Und es kann jeden Augenblick so sein, dass die Scheinchristen auch unter uns offenbar werden und von uns gerissen werden. Oder dass sogar wir selber als die Scheinchristen entlarvt werden. Also was will Jesus mit diesen Sätzen? Auch der Warnung, sag ich mal. Er ruft seine Jünger, die Nachfolgenden, zu noch festerer Gemeinschaft mit ihm in der Nachfolge auf. In der Bindung an ihn. Und da finde ich dieses Bild der Seilschaft in den Bergen eigentlich am besten. Und nach der Scheidung von Welt und Gemeinde zwischen Scheinchristen und wahren Christen geht die Trennung nun weiter innerhalb der bekennenden Gemeinde. In Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das, was hier angesprochen wird, da geht es um den Unterschied zwischen Bekennern und auch Tätern des Wortes. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen, wann ist dieser Satz gesagt worden? War es damals hip, sich zu Jesus zu bekennen, zu sagen, oh, ich habe den Messias gesehen, und dann rennst du zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, kriegst da die Auszeichnung oder kriegst du nicht erstmal einen drüber? Wahrscheinlich hast du dir damit keine Freunde gemacht. Also das Bekenntnis zu Jesus kostete durchaus etwas, damals schon. Aber hier geht es nicht darum, dass Jesus sagt, es wäre schlecht, sich zu ihm zu bekennen. Es geht um einen ganz anderen Aspekt. Es geht ja um die Frage, wenn ich irgendwann einmal vor Gott, dem Richter, stehe, worauf kann ich mich dann berufen? Was trägt? Womit kann ich vor ihm bestehen? Wie werde ich eingelassen, sage ich jetzt mal ganz platt formuliert, in den Himmel, dass ich sagen kann, boah, Gott, ich habe das und das gemacht. Ich habe mich immer zu Jesus bekannt. Du musst mich hier reinlassen. Ist es das, dass ich meine eigene Frömmigkeit als Garant meiner Errettung vorweise? Dass ich sagen kann, ich gehöre doch zum richtigen Bekenntnis? Immerhin war ich FEGler und auch noch Mitglied in Schneewardingen. Das ist noch ganz was Besonderes gewesen. Freikirchler aus Überzeugung. Gott, das musst du mir aber hoch anrechnen. Das ist es doch. Nein, das ist es eben nicht, worauf wir uns vor Gott berufen können. Das Einzige, was trägt, ist, dass wir sagen können, dein Sohn ist für mich gestorben. Er hat mich herausgerettet. Ich habe nichts zu bringen, noch nicht einmal mein Bekenntnis, noch nicht einmal meine Frömmigkeit taugt irgendetwas, um gerettet zu werden. Das ist alles aus Gnade als Geschenk geschehen. Wir können uns nicht auf unsere Taten und Erfahrungen im Glauben, können wir uns auch nicht berufen. Das heißt ja hier, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Das ist es doch eigentlich, was wir uns wünschen. Also wenn das in unserem Leben passieren könnte, ja, also natürlich streben wir so etwas an, aber ist es dann das, dass das Gute, was wir vermeintlich getan haben, dass uns das vor Gott rettet? Ich glaube manchmal, dass wir mit dem Guten, auf das wir so stolz sind, Gott mehr Belastung sind, als dass wir einfach vor ihm stehen und sagen, ich hab ohnehin nichts zu bringen. Also nicht mein Glaube, meine fromme Leistung, meine Frömmigkeit, meine Erfahrungen bringen mir Seligkeit und Gerechtigkeit, sondern Jesus allein. Er ist meine Rettung, er ist meine Gerechtigkeit, er ist mein Leben. Und dass er mich kennt, dass er mich erwählt und rettet, das lässt mich das ewige Leben erlangen. Und es ist einzig und allein der Ruf und die Zusage Jesu. Und da gibt es ja auch Phasen. Ich denke, so mancher in diesem Raum weiß davon zu berichten. Da ist es uns nicht nach guten Gefühlen und morgens aufstehen und tschakka, schon erste Zeugnis mit links und sonst was. Also da gibt es Durststrecken, wo wir selber auch durch schwere Zeiten geführt werden, wo nichts ist als der nackte Glaube dergestalt, sich daran zu klammern, dass Jesus da ist, dass er mich liebt, dass er mich hält. Und dass wir in ihm alles haben, was vor Gott, dem Vater, ja Bestand hat. Dass wir aus seiner Gnade leben und dass wir von seiner Gnade ans Ziel kommen. Und das ist das, worum es mir heute Morgen ging. Nicht diesen Text, ja, als dass es uns Angst macht. Auch in der Überschrift Nachfolge oder Christsein Leid. Dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben als die volle Gnade Gottes. Dass wir daraus leben, dass er unser Leben formt, dass er uns neues Leben schenkt und dass er uns für die Nachfolge zurüstet. Und dann können wir seine Leute sein, hier in Schneewardingen, wir in Tostedt, wo Gott uns auch immer hinstellt und diese frohe Botschaft dann weitersagen. Und das wünsche ich uns für die kommende Woche, dass wir das mitnehmen und dass wir ja aufblicken zu Jesus und dass er uns alles schenkt, was wir brauchen. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du ein Herz voller Liebe für uns hast, dass du diese enge Pforte und auch den schmalen Weg geschaffen hast. Und er ist da. Und wenn wir zu dir unter dein Kreuz kommen, dann finden wir die Pforte und den Weg. Und dann dürfen wir uns an dich klammern, weil du uns hältst. Dass wir aufblicken zu dir. Und du hast das selber gesagt. Du bist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Frömmigkeitsleistung, nicht unsere Taten, nicht sonst irgendetwas macht uns gerecht vor dem Vater, sondern was du, Herr Jesus, getan hast. Dafür danke ich dir und schenke uns allen, dass wir darüber neu froh werden, dass wir getröstet sind, gehalten sind in allen Lebenslagen und dass wir davon weitersagen können, dich groß machen, dass du ein gnädiger, ein liebender, ein barmherziger Gott bist, der einen Plan hat für uns Menschen und der ein wunderbares Ziel uns gibt. Danke, Herr. Amen. Ja, von dieser organischen Verbindung zu Jesus handelt das nächste Lied.